Das Problem ist ja, dass bürgerliche Ideologie die adäquate oder das notwendig falsche Bewusstsein sozusagen der kapitalistischen Gesellschaften, der westlichen Gesellschaften sozusagen, und dass es nie gelungen ist, da nochmal ein universalistisches Konzept von Menschheit zu erstellen, ein universalistisches Menschenbild, ein Plan sozusagen, wie Gesellschaft zu gestalten wäre, der eben über die gängigen Vorschläge hinauskommt. Der Neoliberalismus war nochmal sein Versuch, die bürgerliche Ideologie wieder zu beleben und eben das Leistungsprinzip in Form einer kuriosen Meritokratie wieder durchzusetzen. Und der Kommunismus ist eben als Idee mehr oder weniger tot und als Praxis hat er sich zum Glück abgeschafft. Dahingehend ist kein in einer widersprüchlichen Realität kein Gegenkonzept da, das aktuell Menschen auf der ganzen Welt so etwas wie mehr Freiheit oder ein aufklärerisches Ziel einer besseren Gesellschaft verspricht. Und was passiert ist natürlich, dass zum einen das Christentum, das evangelikale Christentum vor allem in diese Lücke springt und den Leuten individuellen Reichtum durch Glauben verspricht und dass auf der anderen Seite der Islam eine universale Weltgesellschaft entwirft, die dann wiederum auf Zwang und Unterwerfung beruht. Und das Gegenkonzept des Westens bleibt bislang aus. Es gibt kein aufklärerisches, säkulares Konzept. Es gibt keine Missionare sozusagen der Aufklärung, die tatsächlich gegen Religion antreten. Und wenn man gegen den Islam sozusagen aus einer aufklärerischen Perspektive etwas unternehmen möchte, dann wäre man darauf angewiesen, grundsätzlich die Religion in Frage zu stellen. Das ist natürlich ein Problem im Westen, insbesondere in den Staaten, in denen der Säkularismus nie besonders weit gekommen ist, wie etwa in Deutschland. Wenn man jetzt Islamismus und die westlichen Gesellschaften in Verbindung bringt, dann begibt man sich ja auch in die Gefahr, dass man sagt, ja, der Islamismus ist ja nur eine Reaktion auf die schlimmen Machenschaften des Westens. Und dann ist ja klar, dass irgendwelche Leute verzweifelt sind. So, na, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, wie kann man dem denn vorbeugen? In Richtung Obama created ES und so weiter. Ja, genau. Das ist natürlich ein Problem, da ein dialektisches Geschichtsverständnis allgemein durchzusetzen, auch bei anderen Konflikten. Es kommt immer wieder zu diesen simplifizierenden Verschwörungstheorien. Da würde ich den Fokus eher verschieben, dass man nicht so sehr schaut, was hat der Westen gemacht, zum Beispiel in Afghanistan oder jetzt in Irak und so weiter, sondern dass man den Fokus mehr darauf legt, was hat der Westen eigentlich nicht gemacht, wovor drückt er sich, wo hat er den Leuten dort, wo er es könnte, Freiheit nicht gewährt, nicht versprochen, verweigert, und wo blendet er aktuell die Krisenherde, zum Beispiel Syrien, einfach aus seiner Praxis aus und richtet dadurch unglaublichen Schaden an, der den Islamisten objektiv hilft, der objektiv ihrem Gelingen Vorschub leistet. Wertkritiker würden jetzt sagen, dass der Islamismus ein Krisensymptom ist, des im Endstadium sich befindenden Kapitalismus. Würdest du in dieser Ansicht teilen? Ist es einfach nur eine Krisenreaktion? Ja, also das ist natürlich bei allen Konflikten, Kriegen und auch bei den Hexereivorstellungen, zu denen ich gearbeitet habe, immer wieder die vulgärmaterialistische Neurose zu sagen, am Ende ist das eben aus den Verhältnissen abzuleiten. Kritische Theorie setzt dagegen eigentlich immer dieses eine gewisse Kapitulation vor dem Verhältnis, also eine arbeitende Kapitulation vor dem Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft, das am Ende bleibt immer so viel Überdeterminiertheit, dass man da kaum von einem rein ökonomischen Effekt sprechen kann. Der Islamismus ist fast so alt wie der Islam selbst. Man kann sagen, der Islam ist eine politische Religion. Er kommt als Islamismus auf die Welt. Und später gibt es dann immer wieder dschihadistische Phasen in unterschiedlichen Epochen. Noch vor dem Kapitalismus mit der Expansion der Almoraviden oder mit den Assassinen-Sekten, die ja auch wieder einen islamischen Staat ungefähr bei der Stadt Homs errichten wollten auf koranischen Grundlagen. Also innerhalb des Islams betrachtet kehrt das immer wieder. Auch der verrückte Mullah zum Beispiel in Somalia, diese orthodoxen reformistischen Versuche, die sind älter als der Kapitalismus, spielen sich unabhängig davon ab. Und gleichzeitig hieß es auch, dem Kapitalismus etwas zu viel Einfluss zu gestehen oder ihn zu verdinglichen als ein Phänomen, natürlich verlaufender mehrerer Schichten von Bewusstseinsumformungen nebeneinander, die auch in irgendeiner Entwicklung sich befinden, die auch sich immer wieder in Krisen hineinmanövrieren, aber dass eine spezifische Krise nun am Islamismus schuld sei, das lässt sich empirisch schon gar nicht belegen. Wie alt ist der Islamismus? Selbst der moderne reicht über 50 Jahre zurück. Da gab es hoch und runter in der Entwicklung der Produktivität, auch lokal. Das ist überhaupt nicht dingfest zu machen. Also ich halte das einfach für nicht besonders gangbar und nicht besonders hilfreich. Einzelne Stränge mögen sich ja natürlich nachweisen lassen, aber das erklärt ja nichts und das liefert auch keinerlei objektiv keinerlei Gegenstrategien, an denen man ansetzen könnte, sondern es resultiert dann darin, dass man, was aus einer propagandistischen Sicht natürlich vollzogen wird, dass man sagt, gut, wir müssen erst den Hauptwiderspruch, den Kapitalismus abschaffen und dann fallen auch die ganzen Nebenwidersprüche. Oder man begibt sich in die Situation des Diagnostikers und sagt, naja, ich habe es ja schon immer gewusst, das kann man ja aus Marx ableiten. Und da finde ich schon, dass kritische Theorie etwas mehr Anspruch hat an die Bedeutung des Besonderen, an den Vorrang des Objekts. Eine Gegenstrategie schlägst du ja vor, und zwar atheistische Religionskritik im Interesse der konkreten Muslime. Was meinst du denn genau damit? Naja, es wird ja oft Religionskritik am Islam vollzogen, um sich zu immunisieren, um sich selbst aufzuwerten, dass man sagt, naja, der Islam, den kritisieren wir, um dann herauszustellen, dass das Christentum oder der Judaismus besser ist. Natürlich muss man solche Differenzierungsschritte vollziehen, aber letztlich muss die Reform des Islam, also nicht im Sinne seiner salafistischen Reform, was man meistens unter Reform versteht, aber eben muss die Aufklärung der islamischen Gesellschaften erfolgen. Nicht, weil hier im Westen ein paar Anschläge geschehen oder weil hier im Westen man Angst vor Einwanderern hat und auch nicht nur wegen einem Krieg in Syrien, sondern weil da Millionen von Menschen in Pakistan, in Bangladesch, in Malaysia betroffen sind von dieser Krise des Islam. Der Islam ist in einer Krise, natürlich in einer ideologischen Krise. Er verspricht seinen Anhängern unendlichen Erfolg, er verspricht ihnen das Himmelreich auf Erden und im Jenseits und liefert natürlich nichts. Und das ist ein Verhältnis, das Projektion zuneigt, das auch Muslimen selbst nicht gut tut, dass sie selbst auch in diese Zirkel von Frömmigkeit, in den Dogmatismus treibt, der dann immer schärfer werden muss. Und letztlich ist es ganz einfach so, dass die meisten Opfer des Islamismus Muslime sind und in deren Interesse sollte man tunlichst eine differenzierte Kritik des Islams, also nicht nur des Islamismus, sondern des Islams selbst, sich erarbeiten. Das gehört dann zu den Grundbeständen von Aufklärung, wie einstmals die Kritik des Christentums oder auch die Kritik des Judaismus, teilweise durch das Christentum, eben Schritte der Aufklärung hätten sein können oder waren. Also obwohl anscheinend die Religion in muslimisch geprägten Ländern immer größeren Stellenwert hat, siehst du das als Anzeichen einer Krise der Religion selbst? Es ist ja nicht so, dass nur die Religion eine immer größere Bedeutung hat. Teilweise wird etwas wiederbelebt, teilweise aber findet das in einem Vakuum statt oder wie im Senegal zum Beispiel, wo sufistische Mehrheiten sich gebildet haben, in die der Salafismus relativ vergeblich versucht hineinzukommen, oder eben in Ghana, wo der Salafismus über 50% der Muslime erobert hat. Also es ist eine Krise in den islamischen Gesellschaften selbst, eine ideologische Krise, weil der Islam eigentlich eine Religion ist, die sich inhaltlich, die sich theologisch schwer glauben lässt und wo der Glaube schwerer fällt, neigt natürlich paradoxerweise das System zum Dogmatismus, wie das Theodor Reich herausgestellt hat, dass der Dogmatismus nicht aus einem überzeugten Glaube entspringt, sondern aus einem Zweifel am Glaube. Und dieses Zweifeln bringt den Salafismus ebenso hervor als Rückversicherung an den Text, der dann nur seine Autorität nur aus seiner Textförmigkeit gewinnt und nicht immer aus einer intellektuellen Überzeugungskraft, die er nicht in Anspruch nehmen kann. Und dann versuchen diese Dogmatiker eben eine durchaus teilweise zweifelnde, teilweise konformistisch agierende Mehrheit sich zu Dienste zu machen oder sich zu erobern. Das ist ein volatiles Verhältnis, in dem sowohl ganze Gesellschaften, wie das im Iran geschehen ist, plötzlich dem Islamismus zufallen können und sich dann ein Verhältnis verhärtet, obwohl im Inneren durchaus breite Teile der Gesellschaft nicht mehr dieser Ideologie zuneigen, wie das ja in der DDR zum Beispiel auch beobachtbar war. Und auf der anderen Seite sieht man ja auch diese Krisenförmigkeit an den Anstrengungen, überhaupt so etwas wie einen reformierten, in einem aufklärerischen Sinne reformierten Islam zu denken. Wenn man sich da die theologischen Luftsprünge anschaut, die zum Beispiel Khurshide vollzieht, also wie schwer es dem Islam selbst fällt, sich zu modernisieren, sich anzupassen an kaum noch verrückbare Normen und dass er das eben nur mit Gewalt schafft durchzusetzen an der Peripherie oder eben in irgendwelchen Elendsvierteln. Das ist Ausdruck einer Krise des Islam selbst. Und es ist natürlich aber auch Ausdruck eines Westens, der dem nichts entgegenzusetzen hat, weil er auch keinen besseren Vorschlag hat. Ja, hiesige selbsterklärte Religionsvertreter, also das der muslimischen Religionen, wenn Sie jetzt dieses Gespräch hören, die würden natürlich den Einspruch bringen, ja, das hat ja alles nichts mit dem Islam zu tun, das sind ja keine richtigen Moslems. Würdest du das als Argument zählen lassen? Ja, also unter Leuten, die sich wirklich ernsthaft mit dem Islam beschäftigen und die das auch gelesen haben, ist es ja sowohl kein Geheimnis, dass der Islam eine politische Religion ist, also eine nicht säkulare Religion, eine Religion, die sich sehr schwer säkularisieren lassen wird, im Gegensatz zum Christentum, das schon sehr früh säkulare Elemente aufnimmt in die Theologie und erst später dann zur politischen Religion wird, mit der konstantinischen Wende 300 Jahre nach der Gründung. Der Islam ist in seiner Expansionsphase, als der Koran formuliert wird, festgehalten wird, Schritt für Schritt, ist er schon eine politische Religion, eine Religion der Macht. Und das theologisch dann zu säkularisieren und den zum Beispiel den sufistischen Mystizismus dann daraus zu extrahieren, das ist ein Schritt, der viel Umformung und Textverleugnung bedarf. Diese Textverleugnung fällt umso leichter in traditionellen Gesellschaften, wo die Leute nicht lesen und schreiben können oder nicht so viel lesen und schreiben können. Weil man dann natürlich den Text fälschen kann oder sich das herauspickt und dann nur das rezitiert, was einem gefällt. Aber das machen die Salafisten, sie lesen den Koran Wort für Wort und versuchen eben eine wortgetreue Theologie zu entwerfen. Also es ist eigentlich kein Geheimnis innerhalb der Islamwissenschaften, dass der Salafismus natürlich ein orthodoxer Islam ist und dass es umgekehrt kaum wirklich reformistische Strömungen im aufklärerischen Sinne gibt, sondern eben nur salafistisch-reformistische Strömungen, die das Ganze, wie der Protestantismus, auch zur Texttreue verhalten. Dass es eben in traditionellen Gesellschaften den Sufismus, es gab auch sufistische Dschihads, aber dass heute der Sufismus zum Beispiel in bestimmten Gesellschaften prädominant ist, zum Beispiel in Indien oder in Senegal, das heißt nicht, und auch authentisch ist, das heißt nicht, dass dieser Sufismus sich aus dem Koran ableiten würde oder dass er besonders viel Legitimation genießt würde. Der Scheich Nuasse zum Beispiel hatte ein westafrikanischer Sufi hatte in einem Wettbewerb, in einem Koranrezitationswettbewerb mit einem, heute würde man Salafist sagen, hatte er klar verloren, er hatte bestimmte Verse nicht memoriert, er hat sie falsch verstanden und so weiter und er hat letztlich das betrieben, was auch überaus häufig in islamischen Gesellschaften ist, Sektiererismus. Er hat im Prinzip sich selbst vergottet und gesagt, ja, wer mich anschaut, der erlangt das Himmelreich. Das ist eine Selbstvergottung, gegen die der Salafismus unter anderem antritt. Und genauso gibt es eben das Entstehen von sehr vielen Sekten im Islam, die über den Koran hinausgehen, indem sie Elemente von anderen Religionen aufsaugen oder bestimmte Sachen weglassen oder übersteigern, wie zum Beispiel die Ahmadiyya Muslim Jamaat.